Kapitel 15. Die Gnade der Hingabe wird durch Demut und Selbstverleugnung erworben. Zu wahrer Hingabe und Andacht führen: erstens, demütiges, geduldiges Warten. Stimme des Geliebten. Suche beharrlich die Gnade der Andacht. Erbitte sie flehentlich. Erwarte sie geduldig und vertrauensvoll. Nimm sie mit Dank entgegen. Bewahre sie in Demut. Benütze sie eifrig und stelle Gott anheim, wann und wie er mit seiner himmlischen Heimsuchung kommt. Empfindest du in deinem Innern wenig oder gar keine Andacht, so wolle dich vor allem demütigen, dich aber nicht ganz verwerfen oder der Trostlosigkeit die Züge schießen lassen. Gott gibt oft in einem kurzen Augenblick, was er einem lange vorenthalten hat. Zuweilen gibt er auch am Ende des Gebetes, was er am Anfang zu geben zögerte. Würde die Gnade immer schnell gegeben und nach Wunsch zu Gebote stehen, so vermöchte der Mensch sie in seiner Schwachheit nicht wohl zu ertragen. Deshalb musst du oft in der rechten Hoffnung und in demütiger Geduld auf die Gnade der Andacht warten. Zweitens, Überwindung der Hindernisse. Dir aber und deinen Sünden schreibe es zu, wenn sie dir nicht gegeben oder heimlich entzogen wird. Oft ist es nur eine Kleinigkeit, was die Gnade versperrt oder verbirgt, wenn man anders eine Kleinigkeit und nicht vielmehr etwas Großes nennen muss, was einem so großen Gut im Wege steht. Hast du aber diese Kleinigkeit oder dieses große Hindernis beseitigt und vollkommen überwunden, wird deiner Bitte stattgegeben werden. Sobald du dich nämlich von ganzem Herzen Gott hingibst und nicht in diesem oder jenem Punkte deinem eigenen Wollen und Belieben nachgehst, sondern dich vollständig Gott überlässest, wirst du dich mit ihm geeint und befriedet finden, weil dir dann nichts so lieb und wert sein wird wie der Ratschluss des göttlichen Willens. Wer immer also sein Denken und Wollen einfältigen Herzens zu Gott emporrichtet und sich von jeder ungeordneten Neigung oder Abneigung gegen irgendein Geschöpf frei macht, wird am besten zum Empfang der Gnade vorbereitet und des Geschenkes der Andacht würdig sein. Drittens, vollkommene Selbstentsagung. Denn der Herr gibt seinen Segen dort, wo er leere Gefäße findet. Je vollkommener jemand dem Irdischen entsagt und je mehr er durch Selbstverachtung sich selbst abstirbt, desto schneller kommt die Gnade, desto reicher kehrt sie ein und desto höher hebt sie das freie Herz empor. Dann wird er schauen und überströmen und sein Herz wird sich wundern und sich erweitert fühlen. Jesaja 60,5. Denn die Hand des Herrn ist mit ihm. Und dieser Hand hat er sich selbst gänzlich überlassen in Ewigkeit. Siehe, so wird der Mensch gesegnet werden. Psalm 128,4. Der vom ganzen Herzen Gott sucht. Psalm 119,2. Und seine Seele nicht an Eitles hängt. Psalm 24,4. Er gewinnt beim Empfang der heiligen Eucharistie die hohe Gnade der Vereinigung mit Gott, weil er sein Augenmerk nicht auf die eigene Andacht und Tröstung richtet, sondern über alle Andacht und Tröstung hinaus auf Gottes Ruhm und Ehre.